Müller? Frau Elfriede Müller? Oh, Herr Glanz. Der große Herr Glanz. Setzen Sie sich. Ja. Ich habe Sie erwartet. Ich bin ein bisschen früh. Ich habe Sie mir ganz anders vorgestellt. Verhärmter, unscheinbarer. Sie sind ja eine richtig schöne Frau. Tatsächlich. Ja, ja. Die Vorurteile, die schnellen Richtersprüche. Eine so schöne Autorin mit einer so spitzen Feder. Haben Sie meine letzte Inszenierung gesehen? Ich habe alles von Ihnen gesehen. Alles. Sie sind der einzige Lichtblick, der einzige... Da ist sie ja, die Frenzi. Frenzi ist der gute Geist des Hauses. Frenzi ist der einzige Grund, warum ich immer wieder hier logiere. Nicht wahr, Frenzi? Das sagen Sie immer, Herr Glanz. Das sagen Sie immer. Ist die Suppe heute gut? Sehr gut, wie immer. Habe ich Sie überzeugt? Zweimal Buchstabensuppe? Ich vertraue Ihrem Geschmack voll und ganz. Also, Frenzi, zweimal Suppe, ein Körbchen Brot und... Den Chablis. Ja. Kultur fängt beim Essen an. Das sind alles Stilfragen. Früher war Theater eine Frage des leeren Magens. Heute ist es eine des guten Geschmacks. Auf Ihr Wohl. À la vôtre. Sie haben also meine neueste Inszenierung gesehen. Oh. Ja, alarmierend. Aufrüttelnd. Aufrüttelnd? Ein Skandal. Was ist ein Skandal? Ich frage Sie, was ist ein Skandal? Naja, was die Leute so sagen. Sie haben es verstanden. Witz-Esprit, keine Götzenanbeterei. À la vôtre. Prost. Was ist das Theater? Ja, das fragen wir. Immer. Was ist das Theater? Ein Anachronismus. Und was ist der Mensch? Ein Anachronismus. Und was ist der Mensch ohne Theater? Ein von allen guten Geistern verlassener Anachronismus. Sie gefallen mir, Santé. Santé. Sie zeigen die Verlierer, die in den Gewinnern stecken. In jedem Gewinner steckt auch ein Verlierer. Die Fallhöhe. Genau, das Tier im Menschen. Das Ungeheuer, das unter unserer Dekadenz schläft und sich von einer Seite auf die andere wälzt. Das Schnarchen des Ungeheuers, das uns bis ins Mark erschüttert. Gerade heute. Leidenschaft und Tod. Es geht immer um Leidenschaft und Tod. Und Täuschung. Shakespeare, genau. Der shakespearsche Mensch findet durch Täuschung und Selbsttäuschung zu sich selbst. Der heutige Mensch findet hinter jeder Täuschung nur eine neue Enttäuschung. Und am Ende einer langen Reihe von Erfolgen steht das Nichts. Das ist der Skandal. Schönheit, Verstand und Witz. Das brauchen wir in den gruftigen Theatergängen. Ach, warum lerne ich Sie jetzt erst kennen? Wo wohnen Sie? Ich habe hier ein schönes Zimmer. Sehen Sie, wir fragen uns immer, wie das Theater weitergehen soll. Wo sich die Hoffnung in die Sehnsucht verkrallt, da herrscht Hoffnungslosigkeit. Vorsicht, meine Liebe, Vorsicht. Nur im Theater. Nur auf der Bühne wird man sich selber los. Nur die fremden Rollen, die fremden Worte rufen die Erinnerungen und dämpfen zugleich den Schmerz der Erinnerung. Nur auf der Bühne kann man die eigene Traurigkeit in fremdes Leben verwandeln, als wäre es nicht die eigene. Soll ich Ihnen sagen, warum die Leute ins Theater gehen? Egal wie schlecht es ist. Weil sie sehen wollen, wie man Verzweiflung in eine große, starke Rolle verwandelt. Die alten Helden wollen sie sehen, die sich allein gegen Mächte auflehnen und gewinnen. Die mit dem eigenen Abgrund kämpfen und verlieren. Das bringt Dallas nicht mit seinen Lebenshilfen für Managernaturen. Nur im Theater spürt man manchmal das fremde Kostüm als Jucken auf der eigenen Haut. Ich glaube, glaube, wir haben ein bisschen viel getrunken. Mein Stück hat gleich Pause. Ach, Frenzi. Frenzi? Was sagen Sie zum Theater, Frenzi? Ach, ich erlebe auch so genug. Die Leute werden leicht unangenehm. Entweder man lernt sie nicht kennen oder sie werden unangenehm. This is my business, why not? Ich war letztens auf dem Teufelsberg spazieren. Da tauchten Bullen auf und haben mich gefragt, ob ich einen Exhibitionisten mit 4 Pekinesen gesehen hätte. Das würde doch wieder keiner glauben. Vielleicht im Film. Wissen Sie, an was das Theater krankt? An Leuten wie Ihnen. Sie haben Blut geleckt. Das kann man doch sagen. Schauspielerblut. Was kann man sagen? Schauspielerblut. Die merken nicht, dass sie zum Gespenst von sich selbst geworden sind. Sprudel-Frenzi, Mineralwasser. Die Rehkolle lassen wir weg. Das Theater funktioniert nicht mehr als Spiegel der Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der jeder seine Seele schon verschachert hat. Da bleibt der Spiegel blind und leer. Sie hängen überall dick drin. Ihre Meinungen über Gott und die Welt, ihre Erfolge können sie sich einrahmen und an die Wand hängen wie andere Leute die Siegerurkunden für ihre Rassehunde. Ich bin ein bisschen tipsy, why not? Ich tue so, als würde ich lächeln. Ich tue so, als wüsste ich, wohin. Da geht alles über mich hinweg wie über einen Kudamm. Lassen Sie das Reh weg, bringen Sie nur die Keule. Jeder, der noch kein Herz aus Pappe hat, liefere seins beim Bundeskanzleramt ab. Das dürfte für alle das Beste sein. Euer Helmut. Sie proben das Enfant terrible. Was sind Sie nur für ein sonderbares Mädchen? Wie alt sind Sie? Im Kopf wird man schnell 300 Jahre alt. Passen Sie auf, Sie gefallen mir. Sie gefallen mir vielleicht zu gut. Ach, was zerbrechen wir uns über das Theater den Kopf? Es spielt sie ja doch von ganz allein. Das Mineralwasser. Danke, Frenzi. Glückliche Frenzi. Ach, trinken Sie doch was mit uns, Frenzi. Ach. Kommen Sie. Trinken Sie auf unser Wohl, Frenzi. Danke. Wir sind Narren, Frenzi, Narren. Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke. Et la fama? Et la fame? Ein norwegisches Fischgericht steht auf einem schwedischen Küchentisch. Ich kann so schneller. Ein norwegisches Fischgericht steht auf einem schwedischen Küchentisch. Das hat mir ein Schauspieler beigebracht. Der hatte die 48. Es ist nichts blöder, wie die Deutschen auf Deutsch gesagt. Ja, es ist ja jetzt wie vom Krieg. Die ganzen Arbeitslosen. Und dann das da mit den Asylanten und den ganzen Ostdeutschen. Naja, Sie wissen ja, man muss sich schämen. Borniert. Aber in Urlaub fahren sie wie blöd. Erzählen sich in Jugoslawien auf dem Campingplatz die gleichen Witze, über die sie daheim am Stammtisch schon gelacht haben. Nur, dass jetzt die Frauen auch vorm Wohnwagen sitzen und sich auf die verbrannten Oberschenkel hauen. Ich bin eine aufgeschlossene Natur, aber ich fahre nicht mehr weg. Prost. Ich gehe nicht ins Theater. Ich gehe aufs Sozialamt. Ich habe das lange nicht gemacht. Die behandeln einen, ja da, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Aber warum soll ich das Geld nicht nehmen, wenn es mir zusteht? Ich habe 2 Kinder, die muss ich auch durchbringen. Da sitze ich da in der Reihe, ich frage immer, wer der Letzte war. Und da kommt da einer, geht so langsam, guckt an jeder Tür und geht plötzlich in die, wo ich auch rein muss. Da springe ich auf, pack ihn am Ärmel, pack ihn so und sag, halt, hier ist das Ende. Da sagt er zu mir, ich arbeite hier. Ich war sofort knallrot. Ich hätte im Boden versinken können. Aber ich frage sie, was geht der denn, als ob der sich nicht auskennt, wenn er da arbeitet? Da könnte einem doch der Hut hochgehen. Wenn ich die schon über den Flur schleichen sehe, dann haben sie ein Zimmer, wo der Kopierer steht. Dann haben sie ein Zimmer, wo der Schlüssel für das Kopierzimmer ist. Dann müssen sie was kopieren. Dann schlurfen sie in das Schlüsselzimmer, dann in das Kopierzimmer. Aufgesperrt, Tür auf, Tür auf, zugesperrt. Dann bringen sie den Schlüssel in das Schlüsselzimmer, dann schlurfen sie wieder an ihren Schreibtisch. Könnte einem doch der Geduldsfaden reißen. Ich bin aber aufgesprungen. Hier ist das Ende. Der hat geguckt. Ich bin im Moment dann so impulsiv. Aber wenn ich heimkomme, ich muss mich sofort hinlegen. Ich sage Ihnen, manchmal würde ich am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen viel geredet. Das ist bei mir immer so. Lang sage ich gar nichts, dann sage ich alles auf einmal. Frenzi. Sie kennen mich ja, Herr Glanz. So ist das. My business. My business. Haben Sie das gehört? Ja, natürlich. Dann schreiben Sie es auf. Ich habe einen solchen Hunger nach einfachen Dingen. Das Theater hat mich stumpf gemacht. Bilder. Ausstaffiertes Vakuum. Schwupp ist das Bild da und der Sinn weg. Der große exemplarische Stoff sitzt uns im Nacken und der Mensch rutscht uns durch die Finger. Schwupp ist er weg. Schreiben Sie einfache Dinge. Versuchen Sie nicht, originell zu sein. Lassen Sie sich nicht beirren. Oder was soll ich Ihnen raten? Du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist der Fluch. Das Theater ist ein Widerspruchsort. Das Theater ist der Ort, an dem der Mensch sich selbst erfährt. Der Mensch ist sich selber Feind. Die Bühne ist ein Schlachtfeld. Die Vernichtung der Zukunft ist die Vernichtung des Theaters. Ohne Utopie kein Leben, ohne Leben kein Theater. Was bleibt, ist der Raum und die Zeit, wenn niemand sie misst, mit seinem Maß. Wenn niemand hofft, wartet, lügt, fürchtet. Lassen Sie sich nicht beirren, halten Sie sich am Rand, halten Sie die Augen offen, treten Sie in die Fettnäpfchen, riskieren Sie Pathos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte... Seien Sie ganz einfach still. Blut geleckt, als noch welches drin war. Wann haben Sie das besagte Blut geleckt? 75, Frankfurt. Die Unbeständigkeit der Liebe, Marivaux. Die Liebe, ja. Die Liebe. 75. Sie sind noch jung. Sie erleben alles nur noch aus zweiter, dritter Hand. Kennen Sie die Anekdote, wo der alte Schauspieler zu dem jungen Ingmar Bergmann sagte, Sie haben uns nicht zu inszenieren, Sie haben nur aufzupassen, dass wir nicht zusammenstoßen. Wieder so ein Treibgutleben. Sie haben Ihre Rose bezahlt und erhalten. Bringen Sie sie Ihrer Freundin oder wem auch immer. Ich kaufe noch eine. Moment. Meine Traumfrau muss ein Objekt sein, das sich allen Menschen verlockend präsentiert. Sie muss eine Ausstrahlung haben, die den Durchschnittsbürger blendet, den gehobenen Geist anspricht und ihr eigenes Geschlecht irritiert. Bitte hier. 3 Mark. Sie muss sich in einer Art und Weise bewegen, dass Männer als auch Frauen sofort erotische Signale empfangen und zurücksenden und dadurch der Situation einen sexuell aufgeladenen Charakter verleihen, der ich die Spitze breche, weil ich meine Freude daran habe. Diese Frau muss in Form und Gestalt sowie in Kleidung und Geruch eine Mischung aus animalisch unheimlichem Wesen, durchwirkt mit einem femininen, zärtlichen, feinen, den meisten Männern immer verborgenen, nie zu ergründenden... Zwei zurück, schönen Abend noch. Dingsbums haben. Noch eine Rose, ich kaufe noch eine Rose. Sie wollen mich wohl verarschen. Nein. Vorstellung wäre konkret, dass Sie in einer gewissen Weise, trotz Ihrer Schamlosigkeit, den Kontakt immer im Griff hat. Mittels einer intellektuellen Durchtriebenheit, die sie mir gegenüber niemals ausspielt, sondern nur anspielt. Mir gegenüber muss diese Frau es verstehen, sich in einer naiv, schamhaften Weise zu präsentieren. Das heißt, ihr Instinkt dafür, was es bei mir geschlagen hat, darf sie niemals verlassen. All das soll ja aus einer Selbstverständlichkeit erwachsen, hinter der sich ein stark ausgeprägtes Ich versteckt, das in ihrer Gelassenheit und ihrem Selbstverständnis ruht und immer wieder ihre Handlungen und sie selber kontrolliert und so das Spiel zwischen Mann und Frau auf eine Weise ermöglicht, dass sich die Frage, die sich nach meiner Erfahrung meistens innerhalb kürzester Zeit stellt, wann wird sie mich da oder dort bloßstellen? Oder noch schlimmer, wann kennt sie mich so gut, dass sie mich scheinbar ohne Absicht jederzeit lächerlich machen kann, erst gar nicht aufkommt? Eine Mark noch. Noch fünf Rosen. Spinner. Durch ihre Handlungsweise alltäglich. Noch die. Sollte sich eine stabile, integre Persönlichkeit vermitteln, die eben zuverlässig und berechenbar in all ihren Widersprüchen ist und mir so, obwohl weltoffen und flexibel, immer ruhender Pol, Nest und Basis für meine Manöver sein kann. Also Haushaltsführung im üblichen Sinn und Geschäftsverhalten im Speziellen. Also ein gleichwertiger Partner, dem ich keine Unterlegenheitsgefühle entgegenzubringen genötigt werde. Eine Frau, die ihr Frausein versteht, von der ich mich verstanden und akzeptiert fühle und hin und wieder durch gelegentlichen Widerspruch auch konfrontiert oder angestachelt, sodass eine natürliche Reibung entsteht, die aber das Grundvertrauen niemals tangieren darf. Ich muss mich in ihr Anderssein fallen lassen können und ich muss mich nicht genieren müssen dafür, dass man als Mann danach oder hin und wieder einfach erschlafft. Ihr Körper sollte für alle möglichen Unternehmungen eine schöne Vor- bzw. Unterlage sein. Kleine Macken, auf die ich besonders anspringen könnte, wie eine Narbe am Oberschenkel von einem kindlichen Sturz. Ein Muttermal unter der rechten oder linken Brust würde ihren Reiz für mich steigern. Nette Pobacken und Brüste. Ein ausdrucksstarker Mund. Gut geschnittene Augen. Und so attraktiv getragene Haare. Naja, da wäre ich flexibel. 15 Mark, bitte. Ihre Rosen sind frischer, als es für solche Abendrosen üblich ist. Lief zurück. Warum erzählen Sie mir das? Ich möchte mit Ihnen reden. Ist Ihnen Ihre Freundin weggelaufen? Nein, nein. Mir läuft nichts zu. Und nichts davon. Nicht mal ein Hund oder eine Katze. Ich laufe allem hinterher. Ich bin Versicherungsvertreter. Die sind nicht mehr in. Ich kämpfe gegen Vorurteile. Die Sicherheit ist lieb. Ihr Vertreter lästig. Im Vorübergehen. Alles im Vorübergehen. Ich habe klare Vorstellungen. Von mir. Von der Liebe. Davon, was machbar ist. Ich wäre pflegeleicht. Sie müssten nur... Bitte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Blumenmädchen. Ein Dienstleistungsbetrieb in Personalunion. Das käme mir sehr entgegen. Sie müssten doch... Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie Ihre Wege. Oh, schade. Sie müsste sanft sein. Und das Abenteuer immer in petto haben. Singen Sie es noch einmal. Das ist ja peinlich. Meine Damen und Herren, das ist die Lerche von Osnabrück. Sie singt. Singen allein wäre ihr peinlich. Rosen verkaufen allein wäre ihr peinlich. Zusammen ist alles erträglicher. Alle Rosen. Ich kaufe alle Rosen. Ich versichere Ihnen. Bleiben Sie. Warten Sie. Ich versichere Sie. Schade, ich wollte Ihnen gerade eine Hose kaufen. Es geht auch ohne. Meinen Sie etwas Bestimmtes? Was? Ob Sie etwas Bestimmtes andeuten wollen? Was auch ohne geht? Nein, ich glaube nicht an die Poesie sich begegnender Seelen. Eher an die Prosa schneller Versprechungen und den prompten Katzenjammer. Oh, Entschuldigung. Es ist mir jetzt so rausgerutscht. Das steht Ihnen gut, das kleine Schandmaul. Je älter ich werde, desto hartnäckiger setzen sich die banalsten Wünsche wie Kletten in meinem Kopf fest. Im Kopf? Sie haben wirklich eine böse Zunge. Hören wir auf mit den Anzüglichkeiten. Mir ist, um die Wahrheit zu sagen, ganz trostlos zumut. Dieser Abend, junge Frau, war doch zum Aufschreiben schön. Wunderbar. Wunderbar. Das Theater müsste lauter, viel lauter sein. Oder viel, viel stiller als die Wirklichkeit, die uns abnutzt. Viel, viel schneller oder viel langsamer als die Welt mit ihrer ganzen Beschleunigungsmaschinerie. Uneitler, uneigennütziger. Selbst die freien Gruppen manövrieren sich bloß rigoros in die Nähe von Subventionen und Kulturgeldern. Sehr gewagt, junge Frau. Ich habe ja nichts gegen Subventionen. Nur schade, dass auf dem Weg zum Geld der Sinn abhanden kommt und die Integrität der Leute gleich mit. Genau das ist es, warum ihr, eure Generation, unseren Platz nicht einnehmen konntet. Warum wir als Gespenster und Vampire, wie Sie sich anmaßen zu sagen, umgehen müssen. Gezwungenermaßen. Kein Enthusiasmus, keine Überzeugungskraft, kein Selbstvertrauen. Wo bleiben Sie denn, eure Aufforstungsversuche im Wüstenland? Wo bleiben denn eure Gegenentwürfe? Wo? Die Clowns habt ihr gespielt und seid unversehens zu den Jammerlappen, den Schlaftabletten der Kultur geworden. Den Workshop-Geist habt ihr genährt, habt euch selbst verfüttert und verheizt in diesen kostspieligen Lebenshilfe-Ghettos, aus denen nichts herausgekommen ist als Wehleid und verlogene, durch und durch verlogene Menschenliebe. Und was ist mit dem Nachwuchs, den ihr in euren Heiligtümern hochgepäppelt habt? Was ist damit? Ja, was ist damit? Ja, was ist damit? Na was, was? Was wohl? Na, das würde mich doch interessieren. Ich sag's Ihnen. Na, sagen Sie's los, los. Ich sag's Ihnen gleich. Bestellen Sie Wein. Wein, Frenzy, Wein. Das wollen wir doch mal hören. Das werden Sie auch hören. Ich höre. Die Pause fängt gerade an. Da haben Sie aber Glück gehabt. Entschuldigen Sie. Sie sind ein Biest. Sie wissen, was ich sagen wollte. Ich weiß, ich weiß. Leider. Ihr Wein. Prost. A la outre. Ich habe dich doch vor dem Theater gefragt, ob du Hunger hast. Nein, hast du gesagt, ich habe keinen Hunger. Aber jetzt habe ich Hunger. Es muss immer das Teuerste sein. Die teuersten Karten, das teuerste Getränk und das teuerste Schnittchen. Dafür gehen wir ins Theater, dass daheim das Zeug im Kühlschrank vergammelt. Es ist immer das Gleiche, wenn wir ins Theater gehen. Dafür gehen wir ja ins Theater. Da befindest du dich im Irrtum. Ich suche Bildung und keinen Streit. Bildung nennst du das? Das versteht doch kein Mensch. Wir sind halt noch nicht gebildet genug. Ich hätte mir gerne in Ruhe das Abendprogramm angeschaut. Es kam sowieso nichts Vernünftiges. Ich habe geguckt. Du hast geguckt? Ja, selbstverständlich. Da bin ich froh, dass ich wenigstens unter Leute komme. Memmingen-Prozessdrama. Rammstein-Katastrophe, ja, Boeing-Skandal, Ölpest, tropischer Regenwald, Ozonloch, Folgen, Folgen, Folgen. 11:55, sage ich. Und wo sind die? Guten Morgen. Du lenkst nur ab. Ich? Wovon denn? Das hat doch was mit uns zu tun. mit uns, wir sind doch nicht wichtig. Mit uns zwei. Ach, da höre ich doch gar nicht hin. Sprachmüll. Sprachmüll statt Sprache. Albern. Einfach albern. Alterskitsch. Verschwommen, ausgefranst, verschleppt. Gedanklich unpräzise. Unpräzise. Eine Unverschämtheit. Hochgepupst, einfach hochgepupst. Ihre Kollegen von der Allgemeinen. Ihre Kollegen von der Rundschau. Eingeladen zum Theatertreffen. Zum Theatertreffen. Du bist ein bisschen haarig. Ist denn sonst keiner da? Niemand Besonderes. Das kann doch nicht wahr sein. Was machst du denn hier? Ich wohne hier. Nein, so ein Zufall. Schon lange? Was machst du so? Nichts, nichts Besonderes. Hast du noch meine alte Adresse? Ruf mal an. Ich muss hier noch ein bisschen. Ja, mach ich. Tschüss. Faszinierend. Toll. Ganz toll. Ich kann noch gar nichts sagen. Ich muss das erst verdauen, dass es das noch gibt. Also ich bin... Das macht Wuch und nimmt einen mit. Fegt einen weg, irre. Wenn der die Hand vorstreckt und die Stimme, alttestamentarisch. Eine Gänsehaut habe ich gekriegt, da fühlt man endlich wieder was. Gigantisch. Kein Ausbüchsen möglich. Der legt den Finger drauf. Ich muss eine rauchen. Ich auch. Ist ja doch eine Kulturstadt. Kulturstadt Europas. Das war letztes Jahr. So schnell ändert sich das nicht. Du, die Nuscheln. Versteh bloß die Hälfte. Wir hätten in das andere Theater gehen sollen. Das weltberühmte, wo man so lange Karten vorbestellen muss. Wie heißt es doch schnell? Ja, warte mal. Ich komme nicht drauf. Am Kudamm. Ja, da hätten wir hingehen sollen. Das wäre ein richtiger Höhepunkt gewesen. Das weiß man vorher nie. Aber für später. Das wäre für später eine richtige Erinnerung gewesen. Weltberühmt sind die. Jetzt gehen wir halt hier wieder rein. Das ist auch gut. Komm, es geht weiter. Ja, schade. Haben Sie das gehört? Das ist der Tod des Theaters. Dieses Publikum, Ignoranten, Dummbeutel, Dünnbrettbohrer, Mindernickel, Touristen. Das wissen wir doch. Sie sind gut. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ich in Ihrer auch nicht. Prost. Prost. Aber zusammen? Vielleicht zusammen? Erzählen Sie doch mal was über Ihr Stück. Ich muss Ihnen was gestehen. Gestehen Sie? Ich bin nicht Elfriede Müller. Was wollen Sie? Was sind Sie denn? Schauspielerin? Regieassistent? Nein. Theaterwissenschaftlerin? Wie heißen Sie? Gloria. Gloria Anders. And what's your business, Gloria? Soufflöse. Aber Sie müssen spielen, Gloria. Sie wollen doch auch spielen. Mit Ihrem Mut. Also. Sie lesen wohl viel. Ja, schon. Ich bin ja auch also, viel im Theater. Also sowas. Wir machen jetzt einen schönen Spaziergang und besprechen alles in Ruhe. Und dann morgen früh. Morgen früh? Das liegt ganz in Ihrer Hand. Kommen Sie. Erzählen Sie, was hat Ihnen denn den Glauben ans Theater bewahrt? Trotz alledem. Die Pausen. Zwischen den Worten. Das Schweigen. Ach. Der Anfang. Immer der Anfang. Wenn das Licht ausgeht und es still wird und auch das letzte Geräuspere verstummt, dann ist eine Sekunde nur noch diese Wolke da. Aus Parfüm und Schweiß, Theaterstaub und Erwartung. Und wenn dann der Vorhang hochgeht und die Schauspieler allein sind mit ihren Rollen und ich mit dem Buch in der Hand. Das Wunder ist irgendwie sprachlos. Das Wunder geschieht zwischen zwei Worten. Genau wie in der Liebe. Ja, schon. Aber... Es ist mit dem Theater wie mit der Liebe. Man muss sich nur weit genug hineinbegeben. Dann hinterlässt es auch Spuren. Kommen Sie. Wolfgang Reichmann, Lena Stolze, Karin Schröder, Veronika Nickel, Ulrich Mattes und andere. Regie Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1991.